Erster danach gebe ich meinen Geist an alle Menschen. Eure Söhne und Töchter sprechen dann wie Propheten. Alte Männer haben Träume. Junge Männer sehen besondere Bilder. Zweiter, ich gebe meinen Geist auch an Diener und Dienerinnen. Dritter, ich zeige Wunder am Himmel und auf der Erde. Es gibt Blut, Feuer und viel Rauch. Vierter, die Sonne wird dunkel. Der Mond wird rot wie Blut. Das passiert vor dem großen Tag von Jahwe. Dieser Tag macht Angst. Fünfter, Jahwe rettet jeden, der zu ihm betet. Auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es Hilfe. Jahwe sagte das. Er ruft Menschen zu sich.